Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich befinde mich im Moment im Büro von Herrn Georg Pampus, Unternehmensbereichsleiter der Wasserwerke Leipzig, speziell für den Bereich Wasserwerke und Kläranlage. Guten Tag, Herr Pampus. Guten Tag, Herr Fahre. Sie sind Diplom-Ingenieur, Sie haben Ihren Abschluss in Gießen gemacht, waren dann lange Jahre in der freien Wirtschaft tätig für Unternehmen, die auch Wasserwerke planen, deren Aufbau und die Durchführung dann übernehmen. Und Sie sind seit 16 Jahren bei den Wasserwerken in Leipzig. Das ist richtig, ja, seit 16 Jahren jetzt. Und das auch schon immer in diesem Bereich? Sie waren schon immer im Bereich Werke, ja. Ja. Und ich würde das Gespräch gerne damit beginnen, dass wir vielleicht erstmal klären, was denn der Verantwortungsbereich der Wasserwerke überhaupt alles einschließt. Ja, gut. Ja, die Leipziger Wasserwerke sind zuständig für die Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Leipzig und von einigen umliegenden Städten und Gemeinden. Das geht so von Taucha, wenn man jetzt mal die größeren nimmt, bis Steuditz raus. Dazu betreiben die Wasserwerke 5 Wasserwerke. 24 Kläranlagen. Wir betreiben etwa 3500 Kilometer Rohrnetz und 2900 Kilometer Kanalnetz in Leipzig. Die Versorgung, das sind ungefähr 36 Millionen Kubikmeter Trinkwasser im Jahr, die wir zur Verfügung stellen. Und wir sammeln ungefähr 39 Millionen Kubikmeter Abwasser im Jahr ein. Und das Ganze sozusagen rund um die Uhr, 8760 Stunden im Jahr, hohe Verfügbarkeit, kennt jeder selbst, wenn ein Wasserhahn auftritt, ist immer was da. Ja, und dazu setzen wir 540 Mitarbeiter ein. Sie haben es gesagt, Sie haben 5 Wasserwerke und es gibt Kläranlagen und Wasserwerke. Ja. Könnten Sie vielleicht überhaupt mal erklären, was ein Wasserwerk ist? Also, weil was ein Kraftwerk ist, weiß jeder. Ein Kraftwerk produziert Strom, aber das Wasserwerk produziert ja kein Wasser. So. Im Prinzip schon, nämlich in Trinkwasserqualität. Es ist so, wir gewinnen mit unseren 4 Wasserwerken im Muldetal liegend, davon 2. Nämlich das Wasserwerk Karnitz und das Wasserwerk Talwitz, was auch unsere beiden größeren sind. Und dann haben wir noch 2 Wasserwerke im Naunhofer Stadtgebiet. Alle 4 sind sogenannte Grundwasserwerke. Das heißt, wir pumpen oder saugen, je nachdem wie man sagen will, das Wasser aus der Erde, aus dem Grundwasserleiter, dem sogenannten. Und da diese Wasservorkommen hier aber sehr gut sind, ist also relativ wenig Aufbereitung notwendig. Das Ganze wird dann noch entsäuert. Wir filtrieren das Ganze noch. Der pH-Wert wird eingestellt. Und dann haben wir eigentlich schon ein Wasser, was der Trinkwasserverordnung entspricht und was dann so ins Netz zum Verbrauch eingespeist werden kann. Ja, es ist dann so, dieses Wasser, wie gesagt, die Wasserwerke liegen ja östlich von Leipzig, wird dann über viele Kilometer in großen Transportleitungen nach Leipzig gebracht, zur zentralen Wasserverteilungsanlage, die liegt oben in Probstheida. Mhm. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen, gegenüber dem Völkerschlachtdenkmal, diese Anlage da auf der Ecke ist das. So, und von da aus wird das Wasser dann über die Hauptversorgungsleitungen, das sind etwas größere Leitungen, die im Stadtgebiet liegen, verteilt. Und gerät dann quasi in die innerstädtische Verteilung, in die einzelnen Straßen und so weiter. Und da werden die Leitungen vom Durchmesser her dann auch etwas kleiner. Ja, und letztendlich geht dann von diesen Verteilleitungen, geht eine sogenannte Hausanschlussleitung ab, die das Wasser dann ins Haus bringt und dann über die eigentliche Hausinstallation das Wasser verteilt wird. Was sind denn die Voraussetzungen, damit das, also Sie haben jetzt gerade gesagt, das Wasser in Leipzig hat eine hohe Güte. Ja. Und was sind denn die Voraussetzungen, damit das Wasser überhaupt so eine Güte erreichen kann? Also jetzt in anderen Städten wird das anders aussehen. Das hat wahrscheinlich viel mit dem Boden zu tun, nehme ich an. Ja, verschiedentlich. Also die Art der Trinkwassergewinnung in Deutschland ist ja recht unterschiedlich. Mhm. Es gibt ja auch, haben Sie sicherlich schon gehört, Versorger, die Talsperren nutzen. Das ist ja, wenn man so will, ein offener Wasserkörper, wo auch mehr Biologie drin passiert. Mhm. Da braucht man natürlich eine andere Aufbereitung. Es gibt natürlich auch Versorger, sagen wir mal am Rhein, Main, wo vielleicht die Belastung in Summe auch ein bisschen höher ist, wo man mehr gucken muss. Aber wir liegen ja doch mit unseren Wasserwerken sehr in der Natur. Und darum ist eigentlich unser Grundwasserleiter schon von einer recht hohen Güte. Es ist auch so, dass wir in den Wasserfassungen in Canitz und Talwitz über eine Tochtergesellschaft der Leipziger Wasserwerke, die Wassergut Canitz GmbH, ökologischen Biolandbau betreiben in unseren Wasserschutzzonen. Also Wasserschutzzone, das sind gesetzlich festgelegte, ausgeschriebene Gebiete, wo, ja, wie soll man sagen, gewisse Sachen unterlassen, das ist gesetzlich festgelegt, unterlassen werden müssen. So will ich es mal sagen. Und Düngung beispielsweise. Ja, Düngung oder wenn man an was ganz Einfaches denkt, eine Tankstelle, keine Öltanks von Häusern in der Erde und so weiter und so fort. So, und dieser ökologische Landbau, um da wieder darauf zurückzukommen, weil das nämlich eine ganz spannende Geschichte ist, den betreiben wir dort. Und zwar so, dass eben Pestizide, Insektizide ja gar nicht eingesetzt werden, dass die Düngung so erfolgt, dass der Stickstoff, der zugeführt wird, auch wirklich von den Pflanzen wieder aufgenommen wird. Und wir so da einen Ausgleich schaffen und nicht Stickstoff, also sprich Nitrat, dann letztendlich im Trinkwasser wiederfinden. Und das ist schon sehr erfolgreich. Ja, basierend eigentlich auf die Ideen unserer Vorväter, die, legen Sie mich jetzt nicht genau fest, ich denke schon um 1900, als die Wasserwerke dort errichtet worden sind, diesen Grund und Boden damit erworben haben, die Stadt Leipzig, um genau sozusagen Einfluss auf ihre Schutzzonen und die Trinkwassergewinnung zu haben. Was ist denn an dem Ort so günstig, dass sich das, also ist der Ort explizit sehr gut geeignet, um dort Wasser aus dem Boden zu pumpen? Also hat der eine sehr hohe Wassersäule oder ja, tief? Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ja, es ist so, dass die Grundwasservorkommen in Canitz und Talwitz, die beiden Wasserwerke liegen, die Fassungen sozusagen parallel zu Mulde. Die werden auch zu einem bestimmten Anteil dann von der Mulde gespeist. Und auch in Auenhof sind gute Wasservorkommen. Die ganzen Wasserwerke, die Standorte, die sind auch so um 1900 oder teilweise so vor 1900 schon erschlossen worden. Da hat damals der Adolf Thiem als verantwortlicher Ingenieur für Leipzig damals schon diese Wasserwerksstandorte erschlossen und somit die Trinkwasserversorgung für Leipzig ja eigentlich bis heute auf solide Füße gestellt. Wo das ganze Wasser herkommt, haben wir jetzt eigentlich geklärt. Mich würde jetzt interessieren, wie jetzt so ein Wasserwerk diesen permanenten Druck eigentlich aufbaut, den es braucht, damit das am Ende auch wirklich aus den Hähnen rauskommt. Ja, das ist eigentlich sehr einfach und dann manchmal ist es im Ganzen doch etwas kompliziert. Also früher hat man eigentlich mehr mit Wassertürmen gearbeitet. Kennen wir ja auch aus dem Stadtbild. Einige der Wassertürme in einer Wasserverteilungsanlage Probstheider steht einer, Engelsdorf und so weiter und so fort, Zwenkau, noch große Wassertürme. Diese Wassertürme waren praktisch so aufgebaut, dass die im Inneren oben ein Bassin hatten und mit einer kleineren Pumpe kontinuierlich das Wasser ja, aus den Erdspeichern in Probstheider praktisch hochgepumpt worden ist. Und wenn jetzt irgendwo einer einen Wasserhahn aufdreht, dann hat man halt diese hohe Wassersäule, die dagegen steht. Und die erzeugt praktisch den Druck, dass das Wasser auch aus dem Hahn kommt. So, jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie so die Höhe der Wassertürme sehen und die Höhe der heutigen Stadt, die Hochhäuser, der Uni Riese und so weiter, da sehen Sie, das funktioniert natürlich nicht mehr, weil die sind höher als der Wasserturm. So, und darum hat man auch, weil ein Wasserturm als Bauwerk kostenintensiv ist in der Herstellung, in der Investition, setzt man heute vermehrt eigentlich auf Pumpensysteme. Das heißt, in Propstei, da stehen viele große Pumpen, die dann, wo der Druck im System gemessen wird und die dafür sorgen, dass der Druck im Netz konstant gehalten wird und das Wasser aus den Speichern ins Netz gedrückt wird. Und dann gibt es natürlich für das ein oder andere relativ hohe Gebäude, kann es auch noch sein, dass speziell für so ein Gebäude im Keller nochmal eine Druckerhöhungsstation ist, wo speziell für das Gebäude dann auch der Wasserdruck nochmal erhöht wird, weil der allgemeine Netzdruck sozusagen dafür auch nicht ausreicht. Da kommt jetzt noch spontan die Frage, das heißt ja, ich habe eine geschlossene Wassersäule, die gedrückt werden kann. Was würde denn passieren, wenn plötzlich irgendwo mal Luft reinkommt? Ist dann die Wassersäule zerrissen und lässt sich dann gar nichts mehr leiten? Funktioniert ja auch über Zug, nehme ich an. Das ist ja nicht nur der Druck, sondern auch der Zug von der anderen Seite. Na, im Prinzip ist es ein Drucksystem. Also bis zum Wasserhahn ist es eigentlich ein Drucksystem. Und da kann eigentlich keine Luft reinkommen, weil, wie gesagt, das ganze System ja über Überdruck steht. Und deshalb kann da rückwärts... Der Gegendruck ist so hoch, dass wenn genau, so da rein keine, könnte, würde eher das Wasser austreten, als genau, das Luft eintritt, verstehe. Genau, dann hätten wir eher, wenn irgendwo ein Rohrschaden ist, dann tritt eher irgendwo, lesen Sie ja vielleicht auch manchmal in der Zeitung, dann tritt eher Wasser aus, als dass Luft in die Leitung käme. Das ist bestimmt auch ein interessanter... Das sind ja auch die meisten Baustellen, habe ich auch das Gefühl, die man in Leipzig immer sieht, wenn irgendwo mal eine Straße aufgemacht oder so, da liegen immer die Wasserrohrleitungen daneben. Das habe ich das Gefühl, sind so die regelmäßigsten Baustellen, die man sieht. Weil Sie haben ja gesagt, wie viele Kilometer Leitungen das sind. Ja. Das Mensch, hat bestimmt eine hohe Wartung. Eine Wartung und auch Erneuerung. Es gibt ja durchaus noch Leitungen, die über 100 Jahre alt sind. Mhm. Also da muss man sich wirklich mal vorstellen, was unsere Vorväter da gebaut haben. Entschuldigung, aus was für ein Material bestehen diese 100 Jahre alten Leitungen? Das ist Gussrohr meistens. Mhm. Also die haben früher oft Gussrohr eingesetzt. Und die haben halt wirklich sehr, sehr lange gehalten. Und das Ganze, jetzt haben wir also, wir haben uns gewaschen, wir haben uns geduscht, wir haben Wasser verbraucht. Das produziert jetzt also eine große Menge an Abwasser und das wird jetzt an die 24 Kläranlagen, die Sie erwähnt haben, dann abgeleitet sozusagen durch ein separates Abflusssystem? Ja, das ist so. Es ist ja so, Sie haben ja innerhalb der Hausinstallation werden ja die Wässer von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Toilette werden ja innerhalb der Hausinstallation gesammelt und zusammengeführt. Und diese Wässer werden dann über das Abwassersammelsystem, das Kanalsystem, zur Kläranlage hier für die Stadt Leipzig, zur Kläranlage Rosenthal abgeleitet. Die Kläranlage Rosenthal umfasst, wie ich schon sagte, das gesamte Stadtgebiet. Die anderen Kläranlagen befinden sich eher im Umland. Das heißt, die haben auch wieder, Kläranlage Markleberg zum Beispiel sammelt das Abwasser von der Stadt Markleberg ein. Taucher, im Wesentlichen natürlich von Taucher, Steuditz wird zum Rosenthal rüber gepumpt über eine lange Leitung. Also das ist sehr, sehr vielfältig, manches auch einfach historisch gewachsen. Ja, und die Kanäle, die werden natürlich dann, je näher sie an die Kläranlage kommen und je mehr zusammenfließt, desto größer werden die dann auch. Darum nennt man die dann letztendlich dann auch in dem Bereich, spricht man auch von Sammlern. Und diese Kanäle, von denen Sie gerade gesprochen haben, sprechen wir dann von diesen alten Abwasserkanälen, die man dann so im Kopf hat? Also man kennt die so aus, weiß nicht, so Londoner Krimis und so, diese wirklich alten Wird dann noch das alte Abwassersystem benutzt, das so alt ist? Ja, ja, teilweise ja. Auch da kann ich wirklich wieder auf unsere Vorfahren verweisen. Ja. Die haben da uns wirklich sehr solide Sachen hinterlassen. Das gibt es tatsächlich auch in Leipzig in vielen Strecken. Große Sammler, die wirklich so sind, dass man aufrecht drin gehen kann. Die teilweise mit Bruchsteinen, mit Backsteinen richtig klassisch gemauert sind und die wir auch erhalten und instand setzen und die einer Inspektion unterliegt. Die ganzen Kanäle, die werden ja zum Beispiel gespült, mit Kamerafahrzeugen befahren und so weiter. Da vielleicht einfach mal der Tipp, wenn im Herbst müsste eigentlich wieder Tag der offenen Tür im Klärberg-Rosenthal sein und da kann man sich das Klärwerk angucken. Da ist aber auch oft, wenn es das Wetter zulässt, als Begleitung mal so ein Kanaleinstieg, wo man dran teilnehmen kann. Und wir stellen in der Regel auch so ein Kamerafahrzeug von uns aus, wo man mal sehen kann, wie die Kamera dann so durch den Kanal fährt und wie wir dann die Begutachtung machen und gucken, ob vielleicht irgendwo an welchen Stellen was repariert werden muss und so. Das ist also eigentlich dieser Tag der offenen Tür dort im Rosenthal immer eine sehr, sehr spannende, denke ich, lehrreiche Sache. Ich kann mich auch erinnern, ich war mit der Schule da damals. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich wie fast jeder ist mit der Schulklasse. Das kann gut sein, ja. Wir sind da in unserer Bildungsarbeit recht rege, ja. Aber diese alten Kanalsysteme wurden ja wirklich für eine andere Masse an Wasser bestimmt gebaut. Leipzig hat sich enorm vergrößert, es sind sehr viele Menschen hinzugekommen. Je mehr Menschen es sind, desto mehr Wasser werden sie halt auch verbrauchen und auch ziehen. Überhaupt diese ganze Veränderung, wenn so eine Stadt wächst, passiert es dann nicht, dass man, also passiert das kontrolliert, dass sie sagen können, gut, an dem Bereich wird es jetzt mehr, da müssen wir jetzt mehr investieren? Oder was machen sie, wenn zum Beispiel die ganze Stadt so permanent die ganze Zeit ihren Verbrauch erhöht? So, ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Bitte. Ja, es ist also so, wir haben ja in Leipzig selbst ein sogenanntes Mischsystem. Mischsystem bedeutet, dass dort nicht nur das Schmutzwasser gesammelt und zur Kläranlage abgeleitet wird, sondern auch das Regenwasser. Und jetzt ist es so, dass die Regenwassermengen hydraulisch gesehen deutlich den größeren Anteil ausmachen. Also das Kanalsystem muss quasi für die Ableitung des Regenwassers ausgelegt werden und nicht in einem Mischsystem und nicht für die Ableitung des Schmutzwassers. Also insofern ist es so, dass das, ja, soll man sagen, das Bevölkerungswachstum da jetzt gar nicht so entscheidend ist, sondern eher die Bebauung und die Versiegelung der Flächen praktisch eine Rolle spielt. Und was den Trinkwasserverbrauch angeht, der war also in Vorwendezeiten also deutlich höher als jetzt. Das heißt, der ist der spezifische Pro-Kopf-Verbrauch an Trinkwasser, von dem ich jetzt spreche, der ist jetzt ja, irgendwo bei 50% dessen, was zum Schluss in der DDR pro Kopf verbraucht worden ist. Also da hat man auch sowieso mehr Wasser verbraucht. Da ist dieses Bewusstsein des Wassersparens sicherlich auch, weil in der DDR das Wasser deutlich günstiger war als jetzt. Das ist ja sozusagen subventioniert worden. Liegt der Pro-Kopf-Verbrauch dort niedriger. Aber das ist, wie gesagt, für das Kanalsystem nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich die Ableitung des Regenwassers. Dieser geringere Verbrauch überrascht mich jetzt schon. Also damals in der DDR hatte bestimmt nicht jeder eine Geschirrspülmaschine, nicht jeder eine Waschmaschine gehabt. Also alles, was die großen Verbraucher, die man eigentlich im Haushalt doch hat, die waren ja noch gar nicht vorhanden. Oder ist eigentlich da später eher oder fällt eher ins Gewicht, viel zu duschen oder sind im Endeffekt vielleicht sogar solche Verbraucher wassersparender im Gegensatz zur Handwäsche oder zum Abwaschen? Also die Antwort muss ich Ihnen ehrlich gesagt schuldig bleiben. Ja. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt, warum und weshalb sozusagen tatsächlich der spezifische Verbrauch über die Jahre dann gesunken ist. Kann ich Ihnen leider, leider keine Antwort parat. Okay. Mal gucken, vielleicht finde ich das ja noch raus. Sind die Wasserwerke Leipzig eigentlich auch für Abwasser verantwortlich, die industriell hergestellt werden und deswegen, also oder ich frage mal gleich anders, hat Abwasser, das industriell vielleicht erzeugt wird, am Ende vielleicht eine andere Zusammensetzung als Abwasser, das jetzt ein normaler Haushalt produzieren würde? Das ist auf jeden Fall so. Letztendlich ist es ja so, dass in dem sogenannten häuslichen Abwasser sich letztendlich die Inhaltsstoffe wiederfinden, die wir ausscheiden, um es mal so zu sagen, also Urin und Kot, vermischt natürlich mit Toilettenpapier. Leider muss man natürlich auch sagen, immer wieder Dinge, die auch eigentlich nicht ins Abwasser gehören, wie zum Beispiel Essensreste, Hygieneartikel oder Feuchttücher. Also Feuchttücher ist eine ganz kritische Geschichte, weil die sehr reißfest sind. Und wenn die dann zum Beispiel in diese Pumpensysteme, die ich eben erwähnt hatte, wenn die da reinkommen, dann wickeln die sich um die Pumpenlaufräder und führen dort oder können dort zu Verstopfungen und so weiter führen. Also das ist ein großes Thema. Also da sollte wirklich jeder drauf achten, dass diese Sachen in Müll gehören und nicht in die Toilette. Ja, Industrieabwasser. Jetzt hat Leipzig in dem Sinne keine Industrie, die sehr wasserintensiv ist, wie zum Beispiel Papierindustrie, wo ja viel Wasser im Rahmen des Prozesses haben wir ja hier in Leipzig nicht. Es ist aber, wir haben natürlich Porsche und BMW als große produzierende Unternehmen, aber beide Unternehmen haben ja selbst für sich schon Vorreinigungen, die reinigen die Wässer im Prozess, die werden öfter wieder verwendet und so weiter und so fort, sodass die Autoindustrie im Besonderen in den letzten Jahren ja ihre Abwasserströme immer kleiner gemacht hat und das Wasser eigentlich auch immer sauberer wird. Mhm. So, dass das im Grunde von der Belastung her dem häuslichen Abwasser schon wieder gleichkommt. Mhm. Grundsätzlich kann es natürlich sein, dass dort die Inhaltsstoffe etwas variieren. Im häuslichen Abwasser ist zum Beispiel aufgrund des Harnstoffs im Urin sehr viel Stickstoff, der in Industriewässern, es sei denn, es ist irgendein Produktionsbetrieb, wo Stickstoff in Größenordnung eingesetzt wird, fällt mir spontan jetzt keiner ein, dann kann natürlich auch im Industrieabwasser Stickstoff vorhanden sein, aber in der Regel eher nicht. So, insofern spielt das schon eine Rolle, was an so einer Kläranlage dranhängt. Hier in Leipzig ist es so, wir haben fast ausschließlich, so möchte ich mal sagen, einen Abwasserstrom, der häuslich geprägt ist. Wenn jetzt Menschen benutzen Seifen, da sind ja ein Haufen Tenside drin, die also jetzt Wasserlöslichkeit von Fetten und so weiter erhöhen und auch den pH-Wert ja wahrscheinlich auch nach oben treiben, ins Basische verschieben. Ja, können Sie sowas messen? Hat sowas einen Einfluss? Müssen Sie das wieder am Ende rauskriegen oder den pH-Wert neu einstellen? Also es ist so, dass es bei der Abwasserreinigung von häuslichem Abwasser im Wesentlichen, sag ich mal, um drei Schadstoffgruppen geht. Das eine ist die organische Verschmutzung, wo natürlich letztendlich auch die Tenside, die auch biologisch abgebaut werden, Schmutzstoffe und so weiter zugehören. Der nächste Block, den hatten wir schon, das ist der Stickstoff. Und der dritte Block ist sozusagen das Phosphat, was ja auch in unseren Ausscheidungen ist, aber was früher ja auch vermehrt in Waschmitteln eingesetzt wurde, was ja auch deutlich rückläufig ist. So, und Das Ganze hat, ist natürlich mit Blick auf die Reinhaltung der Gewässer oder die, die Überfrachtung der, der Gewässer mit Schadstoffen zu sehen. Die organischen Stoffe, wenn die jetzt nicht im Klärwerk abgebaut würden, würden sie das natürlich in der Natur im Gewässer tun. Das würde dazu führen, dass Sauerstoff im Gewässer verbraucht wird, der Sauerstoffgehalt reduziert wird, es möglicherweise zu Faulprozessen kommt und der Lebensraum, der in den Flüssen dadurch praktisch eingeschränkt würde. Beim Stickstoff verhält es sich quasi ähnlich. Stickstoff, der Harnstoff wird ja umgewandelt zu Ammonium. Dieses Ammonium würde dann im Gewässer wieder über Nitrit zu Nitrat umgewandelt, wozu auch wieder Sauerstoff gebraucht würde. Es käme wieder zu einer Sauerstoffzehrung. Nitrit, der Zwischenschritt, ist zudem sehr fischgiftig. Darum macht man, holt man den Prozess sozusagen vor. Und was wir im Klärwerk machen, ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wir wandeln das Ammonium über Nitrit zu Nitrat und dann in der sogenannten Denitrifikationsstufe um zu elementarem Stickstoff, der dann letztendlich in die Atmosphäre entweicht. Und dadurch wird das Gewässer oder die Gewässer, wo die Kläranlage angeschlossen ist, von Stickstofffracht sozusagen befreit. Vielleicht möchte ich für die Zuhörer noch mal kurz erwähnen, wenn Sie jetzt so hören, der Stickstoff wird, kommt elementares Gas in die Luft, das ist nicht schlimm. Der Großteil der Luft besteht aus elementarem Stickstoff, das ist völlig normal und es ist auch nicht klimatisch aktiv, bevor jetzt irgendjemand rumschreit. Ja. Okay. Ja, die dritte Gruppe, hatte ich ja gesagt, ist der Phosphor. Phosphor ist ein Stoff, der Pflanzenwachstum fördert. Und dieser Stoff ist aber in der Regel in unserer Natur limitiert, was sozusagen auch das Pflanzenwachstum letztendlich einbremst. Wenn der jetzt zur Verfügung gestellt wird, dann sind Nährstoffe da und so weiter. Und dann führt das oft zu vermehrtem Pflanzenwachstum, ja, zur sogenannten Eutrophierung von Gewässern. Und auch da wird natürlich letztendlich wieder über die Pflanzen dann letztendlich wieder in den Stoffhaushalt des Gewässers, Sauerstoffhaushalt eingegriffen und auch das ist im übermäßigen Maße, so will ich es mal sagen, nicht dem Gewässer nicht zuträglich. So, und das sind sozusagen diese drei Stoffgruppen, wenn man mal von den gelösten Stoffen ausgeht, die in so einem Klärwerk abgebaut werden. Also Metallionen spielen da überhaupt keine Rolle eigentlich, oder? Nein. Nein. Okay. Es sind natürlich alle Spurenstoffe, wie gesagt, das ist alles, was wir so zu uns nehmen und wieder ausscheiden, landet natürlich dort. Da sind natürlich in gewissem Maße Metallionen, Salze, Chlorid, Kalium, ist natürlich da in unseren Ausscheidungen enthalten und gelangt damit natürlich dann letztendlich auch in Abwasserstrom. Das Phosphat ist doch eigentlich, also nach meinem Wissensstand, eigentlich sehr wertvoll. Im Moment wird es eben abgebaut, um Felder damit zu düngen. Können Sie, also dieses Phosphat, was Sie da, weil Phosphat im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel Kohlenstoff oder Stickstoff, jetzt nicht in einem Kreislauf keine Gasphase besitzt, von der es auch wieder gelöst werden könnte, sondern eigentlich noch fest vorkommt. Sammeln Sie dann das Phosphat und verkaufen das wieder? Oder in eine Gasphase können Sie das ja nicht überführen. Das muss ja irgendwie, also was passiert damit? Also, während die organischen Stoffe und der Stickstoff über biologische Prozesse im Klärwerk eliminiert werden, ist es beim Phosphat so, dass wir dort diese biologischen Prozesse, also sehr stark, das hängt auch etwas von Witterungsbedingungen ab, also Sommer, Winter, diesen biologischen Prozess sehr stark durch Fällungsreaktionen unterstützen. Das heißt, wir arbeiten damit mit Eisensalzen, die dem Wasser zugegeben werden. Dadurch entsteht ein Eisenphosphatkomplex, der sehr stabil ist. und der sich dann in die biologische Schlammflocke mit einlagert. Und es ist ja so, wenn all diese Stoffe, was ich eben gesagt hatte, abgebaut werden, das erledigen ja sozusagen Bakterien für uns und die wachsen. Und dadurch kommt es natürlich zu einer Vermehrung auch dieser Biomasse. Und darum müssen wir jeden Tag Biomasse abziehen, weil ja Bakterien sehr kurze Generationszeiten haben, müssen wir jeden Tag den sogenannten Überschussschlamm abziehen. Und in diesem Überschussschlamm ist dann letztendlich auch das Phosphat enthalten als Eisenkomplex. Und das gelangt, wie Sie schon sagen, zurzeit entweder in die thermische Verwertung der Schlamm am Ende des Klärprozesses. Das bedeutet, also die thermische Verwertung heißt, er wird verbrannt zur Energiegewinnung. Genau. Oder landwirtschaftlich, landbaulich verwertet. So, und da ist jetzt natürlich das Phosphat drin. Und seit letztem Jahr gibt es eine neue Bundesverordnung, die sogenannte Abfallklärschlammverordnung. Und die sieht vor, dass tatsächlich ab 2029 die Betreiber von Kläranlagen verpflichtet werden, diesen Phosphor zu recyceln. Dabei ist es uns freigestellt, wie wir das tun. Im Moment gibt es da sehr viele, bundesweit sehr viele Forschungsvorhaben, Pilotversuche, erste größere Anlagen, wo die Verfahren getestet werden. Ja, wie soll ich sagen, die erfolgversprechendsten Verfahren sind also jetzt im Moment so, dass man den Schlamm verbrennt und das Phosphor aus der Asche recycelt, weil dann einfach im Verhältnis zur Masse, weil die ganze Organik ist ja verbrannt, sehr verhältnismäßig hohe Phosphorkonzentrationen in dieser Asche vorherrschen und damit die Prozesse, das Phosphor aus der Asche herauszulösen und in unterschiedlichster Form dann zur Verfügung zu stellen, je nach Prozess und Verfahren, das am wirtschaftlichsten erscheint. Okay. Jetzt haben wir uns so weit vom Pfad abgesprochen. Jetzt muss ich erstmal wieder den Faden aufnehmen. Genau. Hat sich die Zusammensetzung des Abwassers verändert? Also gibt es da, haben wir eigentlich immer noch das gleiche Abwasser wie als vor 100 Jahren Ihre Berufsväter das Klärwerk eingerichtet hatten im Norden? Also ich denke, das kann man wahrscheinlich mit Nein beantworten. Das wird nicht mehr die gleiche Abwasserzusammensetzung sein, weil letztendlich ist ja die Abwasserzusammensetzung irgendwo auch so ein bisschen immer ein Spiegelbild unserer Lebensgewohnheiten. Kleingewerbe und so weiter und so fort. Wenn man mal vor 100 Jahren guckt, da hat ja an Klärtechnik für Kleingewerbe auch noch keiner gedacht. Da ist mit Sicherheit vieles ins Abwasser gelangt, was heute schon gar nicht mehr ins Abwasser gelangt, weil wir die entsprechenden Regulatorien dafür haben, für die einzelnen Industriezweige und Gewerbe, wo definiert ist, welche Qualität das Abwasser eigentlich haben muss, bevor es in die Kanalisation eingeleitet werden kann. Ja, auch wir ernähren uns sicherlich anders als früher. Inwieweit das jetzt letztendlich auf der Kommastelle in Chemie ausgedrückt, da das zu Veränderungen führt, da kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich gehe schon davon aus, dass es da einen gewissen Veränderungsprozess gegeben hat, ja. Und hat das, okay, aber das hat dann auch keine Auswirkung auf die Klärtechnik, weil am Ende geht es ja eigentlich nur um Organik und den Bakterien ist es wahrscheinlich am Ende ziemlich egal, was sie da ihnen anbieten, oder? Sie haben bestimmt viele Bakterienstämme dann da drin, die so ziemlich alles Organische umsetzen können, was sie ihnen da anbieten. Ja, da muss man sagen, also die Klärtechnik in Deutschland, die ist also seit, seit vielen Jahren da einen steten Wandel unterlegen. Und das liegt weniger daran, dass sich das Abwasser oder die Stoffe, die da drin gravierend geändert hätten, sondern dass die Anforderungen an die Reinigungsleistungen der Kläranlagen immer höher gestuft wurden. Zu Beginn der 80er Jahre zum Beispiel, da war dieses Thema Stickstoffelimination, über das ich eben sprach, überhaupt noch kein Thema. Dann kam das Thema auf, Nitrifikation, das heißt also die Umwandlung von dem Ammonium zu Nitrat, um eben die Gewässer von dieser Sauerstofflast zu befreien. So, dann hat man aber festgestellt, ja, dann haben wir sehr, sehr viel Nitrat. Dann kam die Stufe der Denitrifikation dazu. Dann wurde Phosphor ein Thema, weniger hier, aber zum Beispiel in Bodenseeregionen, Nordsee, Ostsee, wo man dann noch als eine Stufe hinter die normale Kläranlage gesetzt hat, wo man über eine Filtration und auch über eine Eisensalzfällung das Phosphor weitgehend nochmal eliminiert hat. Also waren da die Kläranlagen wieder anzupassen. Dann hat man geguckt, man hat die Stickstoffgrenzwerte dann nach unten gesetzt. Das heißt, man muss gucken, kann das dann die Anlage? Weil letztendlich kann man sagen, wird bei den jetzigen gesetzlichen Anforderungen die Größe der Kläranlage durch die Verfahrensstufe, sage ich jetzt mal, das ist ja alles eins, aber wenn man es mal separieren würde, bemessungstechnisch die Größe vorgegeben durch die Stickstoffelimination. Das ist das Entscheidende, weil dafür brauche ich längere Generationszeiten der Bakterien und das bedeutet, dass ich große Beckenvolumina haben muss, damit dieser Prozess gut funktioniert, um es mal einfach auszudrücken. Was bedeutet Generationszeiten? Das bedeutet einfach, die müssen sich häufiger teilen, damit dann frische Bakterien dann wieder neu ansetzen können, weil die Menge einfach so hoch ist? Oder meinen Sie damit, dass ich unterschiedliche Stämme hintereinander schalten muss in bestimmten Situationen? Also vereinfacht ausgedrückt misst man das Ganze in der Klärtechnik mit dem sogenannten Schlammalter. Und man braucht also ein hohes Schlammalter. Schlammalter bedeutet, ich hatte Ihnen ja eben gesagt, man zieht Überschussschlamm ab. Ja. Man guckt einfach, setzt ins Verhältnis, wie viel Schlamm habe ich in Summe in meinen Becken und wie viel ziehe ich davon ab. Und wenn ich die beiden ins Verhältnis setze, also durcheinander teile, dann muss sozusagen eine Zahl rauskommen, wenn man zum Beispiel vom Schlammalter von 15 Tagen spricht, dann muss ich also das, was ich abziehe, mal 15, müsste dann mindestens das sein, was ich sozusagen im Becken an absoluter Schlammmasse bevorrate. Das liegt letztendlich daran, weil diese Nitrifikanten, die das Ammonium zu Nitrat umsetzen, längere Wachstumszeiten haben. Und davon muss ich ja viel im System haben, damit es funktioniert. Und darum brauche ich ein höheres Schlammalter als für die eigentliche Kohlenstoffelimination, wo mir vielleicht ein Schlammalter, weil das können viele Bakterien, die sind nicht so spezialisiert, da wird es vielleicht reichen, um 5-6 Tage Schlammalter letztendlich zu haben. Und für die Nitrifikation brauche ich mehr. Das funktioniert eigentlich so wie bei Wein oder einem Hefeteig, oder? Also die Bakterienstämme sind eigentlich da, sie kommen aus der Luft und ich muss halt nur die Umgebung so pflegen, dass sie da auch bleiben können und arbeiten können, oder? So kann man das vereinfacht ausdrücken, ja. Okay. Lassen wir das vielleicht mal so vereinfacht. Jetzt würde ich doch mal gerne über das letzte Jahr sprechen. Sie haben da, wir haben ja letztes Jahr einen ausgesprochen trockenen Sommer gehabt und es ist durchaus möglich im Bereich des Möglichen, dass diese trockenen Sommer keine Ausnahme bleiben werden, sondern vielleicht sogar sich regelmäßig wiederholen. Hat das denn auf Ihre Arbeit irgendeinen Einfluss und auch darauf, wie so die Wasser, also wie die Wasserwerke arbeiten können und überhaupt, welche Möglichkeiten hätte man überhaupt darauf zu reagieren? Also eins kann man mal festhalten, wir haben also im letzten Jahr, trotz des trockenen Sommers, haben wir natürlich einen hohen Wasserverbrauch gehabt. Das wird wahrscheinlich allen Versorgern so gegangen sein. Wir haben aber keinerlei betriebliche Probleme damit gehabt. Um mal nach vorne zu blicken, das ist ja Ihre Frage, wir haben schon vor einigen Jahren angefangen, ein sogenanntes Zukunftskonzept Trinkwasserversorgung aufzustellen, wo wir uns sozusagen sehr genau mal angeguckt haben, was der alte Adolf Thiem, weil im Grunde ist das Versorgungssystem wirklich noch so seit 1900, der Jahrhundertwende, wie der Adolf Thiem es damals in den Grundzügen quasi aufgebaut hat. Und das haben wir alles mal hinterfragt, haben geguckt, wie sind unsere eigenen Ressourcen und wie müssten wir uns zukünftig, und da ist sozusagen ein Kapitel auch die klimatische Betrachtung gewesen, wie müssen wir uns zukünftig aufstellen, was müssen wir tun. So, und das Ganze ist in einem Konzept gemündet, was wir jetzt in Zukunft schrittweise umsetzen werden. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass wir ja in den letzten Jahren schon verstärkt unsere alten Brunnengalerien, also da, wo die Förderbrunnen sind, mit denen wir das Wasser ja aus der Erde entnehmen, wo wir neue Brunnen errichtet haben, in Wasserwerken Karnitz-Talwitz in den letzten Jahren schwerpunktmäßig. Jetzt arbeiten wir schwerpunktmäßig weiter in den Naunhofer Fassungen, werden aber auch aus Erkenntnis des letzten Jahres in Karnitz dort nochmal dieses Jahr und nächstes mehr Brunnen ertüchtigen, um einfach, wie man so schön sagt, in der Anzahl der Brunnen da einfach breiter aufgestellt zu sein, um da in die entsprechende Sicherheit auch bei etwas niedrigeren Grundwasserständen, wie wir es im letzten Jahr hatten, also zu haben. Also da haben wir eigentlich keine Angst davor. Da sind wir durch unser Zukunftskonzept, denke ich, sehr gut gerüstet, was das angeht. Das hat doch dann aber bestimmten Einfluss auf, also wir befinden uns jetzt halt in einem Auegebiet. Und die Mulde, haben Sie jetzt gesagt, trägt jetzt nur das Wasser ran. Und das ist ja, sind ja diese Zuflüsse, die am Ende die Höhe der Wassersäule bestimmen. Wenn jetzt der Zulauf geringer wird, aber der Verbrauch gleich bleibt, gibt es dann so eine Art Schwellenwert, wo man sagen kann, so ab hier wo sollte man vielleicht dann, also müssen wir, ich weiß überhaupt nicht, was die Konsequenz sein soll. Das ist ja eigentlich... Aber kann es passieren, dass der Zufluss so gering wird, dass eigentlich gar nicht mehr sich der Verbrauch aufrechterhalten lässt, so den wir im Moment haben? Ich weiß, diese Frage war sehr verschwurbelt, aber ich denke da natürlich als Ökologe natürlich so an, ich denke da natürlich an Flusslandschaften, an Wasserhöhe von Flüssen und von Kanälen wie die Meandern und. Ja, Sie sprechen. Im Fachjargon sagt man dazu Grundwasserneubildungsrate. Also wie viel Grundwasser wird eigentlich im Verhältnis zum Grundwasserleiter in Summe quasi neu gebildet. Also dazu muss man sagen, dass das sehr stark schwankt. Wir haben also weit zurück historische Aufzeichnungen, ob das jetzt Muldewasserspiegel zum Beispiel ist oder der daraus resultierende Grundwasserspiegel im Anstrom unserer Fassung oder in unseren Fassungen selbst. Wir unterhalten da also ein weit verzweigtes Messpegelnetz, wo wir sowohl die Höhe der Grundwasserspiegel als auch deren Qualität im Vorfeld der eigentlichen Entnahmefassungen schon kontrollieren und da ein sehr umfangreiches Monitoring aufgebaut haben. Und da haben wir also festgestellt, das schwankt sehr, sehr stark. Also wenn Sie mal gar nicht so weit zurückdenken, 2013 hatten wir ja hier auch in Leipzig ein großes Hochwasser. Parallel war es so, dass die Jahre 2012, 2013 relativ feuchte Jahre waren. Da war es tatsächlich so, dass das Grundwasser in unseren Fassungen und auch woanders, aber jetzt mal auf unsere Fassungen fokussiert, quasi Grasnarbe, also oberflächennah stand. So, jetzt ist es ein paar Meter tiefer, aber auch diese Schwankungen lassen sich wirklich über viele Jahre auch zurückprojizieren. Da haben wir schon immer solche Wellen drin gehabt. Mal hoch, mal niedrig, mal hoch, mal niedrig. Das ist also nichts Außergewöhnliches, dass die Grundwasserspiegel auch mal ein bisschen niedriger sind. Bisher in der Geschichte, um jetzt mal nach hinten zu gucken, bisher haben sie sich dann in regenreicheren Jahren quasi immer wieder relativ schnell aufgefüllt. Und wir merken es auch jetzt. Auch der Winter war ja nun doch ein bisschen feuchter. Es hat ja da auch eine ganze Zeit lang geregnet. Dass wir da schon deutlich sehen, dass sich die Grundwasserspiegel wieder füllen, diese Neubildungsrate, dass das tatsächlich auch stattfindet. Ja, mal gespannt, ob das so bleibt. Dann anschließend möchte ich jetzt die Frage, wenn jetzt tatsächlich ein saisonal trockeneres Klima entstünde, welche Herausforderungen würde das denn an die Wasserwerke stellen? Also, ich hieße das, nehmen wir jetzt mal an, wir wissen, wenn es nicht wieder Sommer wird, und das ist jetzt natürlich alles sehr hypothetisch, und ich möchte jetzt auch nicht einen Teufel in die Wand malen und sagen, dass das passiert, das kann ich nämlich gar nicht und das kann gar niemand. Aber es gibt ja Klimamodelle und das ist jetzt was anderes als Wetter, das sind halt sehr langfristige Sachen. Jetzt mal, wenn jetzt das Klima saisonal trockener werden würde, hieße das, also, was würde das Ihre Arbeit beeinflussen? Es hat sicherlich, muss man solche Möglichkeiten irgendwo auf dem Schirm haben, aber auch da haben wir uns ja als Leipziger Wasserwerke sehr zukunftssicher aufgestellt. Es ist ja so, dass wir ungefähr 75% des Trinkwassers aus unseren eigenen Vorkommen, also aus diesen vier Großwasserwerken, speisen und etwa 25% des Trinkwassers beziehen wir von der Fernwasserversorgung Elbauer Ostharz, die ja auch große Wasserwerke an der Elbe haben. So, und durch diesen Verbund Grundwasser oder sogenanntes Uferfiltrat von der Elbe, Grundwasser-Uferfiltrat von der Mulde und reines Grundwasservorkommen in Naunhof haben wir ja schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Jetzt ist es natürlich so, da haben Sie recht, dass da haben wir auch gerade drüber gesprochen, das ist alles gewissen Schwankungen unterliegt. Es ist halt so, ich muss halt letztendlich sehen, dass meine Fassungsanlagen mit dem Grundwasserstrom und den Höhen des Grundwassers, dass ich das letztendlich umweltverträglich dort aus der Erde gewinnen kann, das Trinkwasser. Das ist letztendlich eine Frage, wie groß sind die Fassungen, wie groß sind die Einzugsgebiete auf der einen Seite und der Wasserverbrauch letztendlich auf der anderen Seite. So, das muss in Einklang stehen und das geht ja gar nicht anders. Sonst geht auch einfach nicht anders. Ja. Hätte ich irgendwann, ich sag's jetzt mal platt, das Grundwasser leergesaugt. Das wird nicht passieren und kann auch nicht passieren. Kommen wir doch jetzt nochmal zum Schluss zu der Frage, was jetzt mit diesen ganzen Resten passiert, die Sie rausgefiltert haben. Also wir haben es gesagt, ein Teil wird einfach, der Klärschlamm wird verbrannt und dann gibt es ja noch das Wasser, das übrig bleibt. Und was ich noch alles vergessen habe. Also, es ist also so, die erste Stufe von den Kläranlagen ist quasi, wenn man so will, nennt sich mechanische Reinigungsstufe, weil hier rein mechanische Verfahren zur Anwendung kommen. Die erste Stufe ist eine, ja, ich will mal sagen, eine Siebung. Das Gerät heißt im Fachjargon Rechen. Das ist quasi ein Sieb, wo alles rausgesiebt wird, als größer, was größer ist als die Löcher im Sieb. Die Löcher im Sieb sind so je nach Anlage zwischen 1 und 8 mm. So, alles, was größer ist, bleibt daran hängen. So, und dann entsteht das sogenannte Rechengut, so nennen wir das. Das sind im Klärberg-Rosenthal ungefähr 1800 Tonnen pro Jahr, die da anfallen. So, als nächste Stufe kommt ein Absetzbecken, wo das Wasser sehr, sehr langsam durchfließt, wo der ganze Sand sedimentiert. Also alles, was schwerer ist als Wasser und durch diese langsame Fließgeschwindigkeit nicht in Schwebe gehalten und mitgezogen wird, sedimentiert dort. Dieser Sand wird entnommen, der wird dann nochmal gewaschen, um anhaftende organische Bestandteile nicht mit dem Sand rauszuziehen. Das sind ungefähr nochmal 1200 Tonnen pro Jahr, bezogen aufs Klärberg-Rosenthal jetzt. So, und als nächste Stufe, die gehört auch noch zur mechanischen Reinigung, gibt es nächstes Absetzbecken, wo das Wasser aber noch langsamer durchfließt. Und da setzen sich dann auch organische Bestandteile ab. Und da gewinnen wir aus diesen abgesetzten organischen Stoffen, die bilden praktisch, das ist der Fachjargon, den Primärschlamm. Und dieser Primärschlamm gelangt dann zusammen mit dem eben schon erwähnten Überschussschlamm. Das ist ja praktisch der Schlamm, der durch das Bakterienwachstum entsteht, letztendlich Bakterien. Die beiden Schlämme werden zusammengemischt und gelangen bei uns in die Faultürme, die man ja vielleicht vom Erscheinungsbild des Klärberg-Rosenthals auch kennt. Diese drei hohen, ja, ungefähr 35 Meter hohen Türme, die wir da haben. Und dort fault dieser Schlamm. Und bei der Faulung entsteht Biogas. Und dieses Biogas setzen wir dann um in Blockheizkraftwerken. Das sind große Gasmotoren in Strom und Wärme. Die Wärme nutzen wir den Prozess selbst, weil diese Faulung funktioniert besser, wenn es dort ein bisschen wärmer ist. Da haben wir so 37 Grad in den Faultürmen. Dafür brauchen wir den Großteil der Wärme. Und den Strom, den nutzen wir zu 100% selbst, sodass wir ungefähr zu 60% auf dem Klärwerk stromautark sind und zu 100% wärmeautark. Ja, und das gewinnen wir halt aus unserem Primärschlamm und dem Überschussschlamm. So, und dieser ausgefaulte Schlamm, über den wir ja eben schon gesprochen hatten, was macht man damit und so weiter und so fort, der geht, wie gesagt, zurzeit in die thermische Verwertung. Das sind ungefähr 35.000 Tonnen pro Jahr, die da letztendlich entstehen. Ja, und Brauchst du dafür spezielle Kraftwerke, die das verbrennen, oder? Ja, man unterscheidet. Hat die Stadt Leipzig da eigene Werke, die das verbrennen, oder wird das transportiert woanders hin? Es ist also so, aufgrund der Größe des Auftrages, das vergeben wir nach außen. Auf Größe des Auftrages wird diese Leistung europaweit ausgeschrieben. Ah, ja. Und dann können sich halt Firmen oder Entsorger bewerben. Und da gibt es so eine gewisse Bewertungsmatrix. Und da gewinnt letztendlich dann das wirtschaftlichste Angebot. Und wird der Schlamm vorher ein bisschen entwässert? Der Schlamm, bevor der transportiert wird, ist ja sehr schwer. Das ist ja von der das ist richtig. Der wird entwässert. Ja. Lassen Sie mich gerade noch mal die eine Frage zu Ende bringen. Also da gibt es dann irgendeinen Auftragnehmer für die Schlammentsorgung und der guckt jetzt, wo kann ich den Schlamm am besten verbrennen und hat wiederum Verträge mit verschiedenen Kraftwerken, wie zum Beispiel Lippendorf, Boxberg oder wo auch immer. Die suchen wir uns also jetzt nicht selber aus. Es ist im Moment eine Mitverbrennung. Wenn dieses Thema Phosphorrecycling, darum wollte ich das nochmal zu Ende führen, Phosphorrecycling dann in den 20er Jahren dann kommt, dann wird es vermehrt oder eigentlich nur noch Monoverbrennungen geben. Klärschlamm-Monoverbrennung, das heißt Kraftwerke oder Heizwerke oder was immer dann mit der Wärme passiert, die ausschließlich Klärschlamm verbrennen. Weil zum Beispiel in Müll, in Kohle und so weiter sind die Phosphoranteile nicht so hoch. Und dann würde ich sozusagen den Phosphoranteil in der Asche wieder verdünnen. Ja. Und darum hat der Gesetzgeber das in dieser Klärschlammverordnung untersagt. So, um jetzt auf Ihr Thema Entwässerung nochmal zu kommen. Ja, wir betreiben im Klärwerk-Rosenthal zum Beispiel 3 Zentrifugen, wo quasi durch hohe Drehzahl der Schlamm oder die Feststoffe im Schlamm nach außen an der Wand geschleudert werden. Das Wasser läuft in der Mitte ab und dieser Schlamm wird sozusagen von dieser Trommel abgekratzt. Also der Schlamm in den Becken, der hat ungefähr 8 Gramm Feststoff im Liter. Wenn der jetzt in der Faulung ist, dann hat er ungefähr 30 Gramm, weil wir den statisch schon eingedickt haben oder sowas. So, und mit diesen 30 Gramm geht er dann letztendlich in die Zentrifugen und dann kommen wir auf ungefähr 28 Gramm pro Liter. Das heißt, diese 35.000 Tonnen, die wir da entsorgen, bestehen zu rund 70% immer noch aus Wasser und nur ungefähr zu rund 30% aus Feststoff. Das ist aber auch mit den Verfahren jetzt, da haben wir schon sehr gute Hochleistungszentrifugen im Einsatz. Mehr ist da mit dem Verfahren dann auch nicht zu machen. Darum muss man den Klärschlamm, wenn man ihn denn in einer Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage verarbeitet, vorher auch noch trocknen. Weil sonst müsste ja in der Verbrennung komplett das ganze Wasser verdampft werden. Ja. Was der Verbrennung an sich letztendlich ja nicht förderlich ist. Ich frage das deswegen so genau noch, weil ich letztens ein Gespräch hatte im Deutschen Biomasseforschungszentrum, die ja in den Fermentern da arbeiten. Ja. Und wo mir dann ein Wissenschaftler mal erklärt hatte, dass der Transport und das Gewicht einen äußerst großen Einfluss darauf hat, wie viel Energie ich wirklich am Ende irgendwie da rausbekomme. Genau. Ja. Und das Wasser, was Sie jetzt da rauszentrifugiert haben oder so, ist ja noch kein Trinkwasser, oder? Nee, das Wasser geht letztendlich wieder in den Zulauf zur Kläranlage. Okay. Und dann nach der biologischen Reinigung dann letztendlich in die Lupe. Ja. Weil Sie gerade so fragen, nochmal ganz grob skizziert der Weg: Grundwasservorkommen im Osten von Leipzig, Aufbereitung zu Trinkwasser, Verteilung in den Haushalten, Nutzung des Wassers, dann Sammlung des Abwassers, Kläranlage und dann das gereinigte Abwasser wieder in die Lupe. Es gibt also keinen Kreislauf, wo sozusagen aus dem gereinigten Abwasser wieder Trinkwasser hergestellt wird. Das ist also eine offene Kette. Und woran liegt das? Was hat das für einen Grund? Vielleicht macht das von der Logistik her Sinn, das nicht einfach wieder reinzubringen, weil vielleicht das Wassersystem da gar nicht da ist. Sie könnten das Wasser, oder sagen wir mal so, das Wasser, was die Kläranlage verlässt, entspricht natürlich den Anforderungen, die der Gesetzgeber an das Abwasser stellt. Das ist ja das, was ich Ihnen schon sagte. Das ist aber natürlich noch weit entfernt von Trinkwasser. Da müssten dann wirklich sehr aufwendige, technisch durchaus mögliche, sehr aufwendige Reinigungsschritte folgen, um da auch Trinkwasser wieder draus zu machen. Das was bleibt dann übrig? Was macht man in Deutschland nicht. Solche Verfahren gibt es in Ländern, die wirklich ganz, ganz wenig Wasser haben. Ja. wo ein gewisser Anteil im Kreislauf geführt wird. In Deutschland oder in europäischen Ländern ist das nicht üblich. Was ist da am Ende jetzt noch drin? Also alles, was ein Stickstoff, was seitlich umgesetzt wurde von den Bakterien am Ende? Da sind natürlich Reste von Stickstoff drin, da sind, ist natürlich auch noch Phosphor drin, es sind, wie gesagt, die Salze, Chlorid, Kalium. Salze sind natürlich drin in einem Maße, wie sie im Trinkwasser zum Beispiel nicht vorkommen, weil die werden natürlich angereichert. Ja, und natürlich auch eine gewisse organische Belastung noch. Und es sind natürlich letztendlich auch noch Keime drin. Das Wasser, was aus der Kläranlage läuft, ist ja nicht keimfrei. Man alleine, jetzt muss man gar nicht mal an pathogene Keime denken, ja. Alleine die Bakterien, die ja unseren Reinigungsprozess durchführen, die werden sich natürlich in geringem Maße da auch irgendwo alle wiederfinden. Nicht? Also, nicht aus der also trinken sollte man den Ablauf von seiner Kläranlage nicht. Ja. Also das ist sicherlich nicht gesundheitsförderlich. Aber der Grenzwert wird, hoffe ich, dann schon so ausgelegt, dass man sagt, okay, diese Belastung ist von der Natur am Ende dann wieder umsetzt. Genau. Ja. Da guckt die Behörde auch, sage ich mal, sehr genau, was so ein Vorfluter, ich sage jetzt mal, vertragen kann. Vorfluter heißt das Gewässer, das es aufnimmt. Genau. Das ist der Fachbegriff dafür, für das Gewässer, was das aufnimmt, was der vertragen kann. Zum Beispiel im Hinblick auf Ammoniumstickstoff gibt es die Verordnung. Ich wollte nur Erinnerung an nächsten Termin dann, ne? Gut. Sie können ja das dann rausschneiden. Ja, genau. Also in Bezug auf den Vorfluter, das beobachtet berücksichtigt die Behörde dann schon. Gemäß Verordnung müsste die Kläranlage Rosenthal von ihrer Größenordnung her Ammoniumstickstoff von 10 Milligramm einhalten. Wir müssen zumindest im Sommer 3 und im Winterhalbjahr 5 Milligramm einhalten, weil die Vorflut, also die Gewässer hier in Leipzig, halt was anderes sind als in Dresden, die quasi in die Elbe einleiten. Also da gibt es durchaus Unterschiede und das muss man dann letztendlich, da sprachen wir ja auch schon drüber, bei der Bemessung des Klärwerks dann auch berücksichtigen. Herr Pampus, herzlichen Dank für dieses interessante, erhellende Gespräch. Ja, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.